Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Er ist wieder da. Regisseur und Oscar-Gewinner Michael Moore bringt am Donnerstag seinen neuesten Film Fahrenheit 11/9 in die deutschen Kinos. Das linke Gewissen Amerikas, wie der Filmemacher auch genannt wird, ist wieder mal wütend. Sehr wütend. How the fuck did this happen? Wie konnte das alles passieren, fragt Moore und meint damit die Wahl von Donald Trump. Was führte zum Aufstieg von Trump? Wie geht Amerika mit seiner Bevölkerung um? Woher kommen die Ungerechtigkeiten im System, das doch für die Menschen gedacht war? Diese Fragen stellt sich Moore in Fahrenheit 11/9. Patrick Wilinski ist bei mir. Patrick, wie beantwortet er sie denn? In einem recht wild assoziativen Essay. Michael Moore, du hast schon gesagt, ist wütend und diese Wut jagt uns auch so ein bisschen durch den Film. Er benutzt schon eine halbe Stunde, um uns erstmal zu zeigen, wie Trump gewählt worden ist, diesen Wahlabend, da ist er auch dabei. Das kennen wir alles schon, bis er eben zu dieser Ausgangsfrage kommt, wie konnte alles passieren? Und dann geht er wirklich so Stück für Stück durch. Aber er sagt natürlich, dass Trumps letztendlich eine Schießbudenfigur ist, dass er einfach da ist, weil Amerika es nicht anders verdient hat. Er geht dann auch in Richtung der Demokraten und fragt sich, warum jemand wie Bernie Sanders nicht aufgestellt worden ist für den Präsidentschaftskampf, sondern stattdessen eben eine, ja dann doch zur Elite gehörende Figur wie Hillary Rodham Clinton. Und da fand ich schon, ja fast schon skandalös, wie dort in den Vorwahlen in Amerika sogenannte Superdelegierte erfunden worden sind, um Hillary die Nominierung zu sichern, obwohl in einigen Staaten Bernie Sanders diese ganzen Bezirke gewonnen hat und theoretisch aufgestellt hätte werden müssen. Dann springt er noch weiter, dass er wütend ist, dass das amerikanische System quasi Hillary die meisten Stimmen zuschanzt, aber da die Mehrheit der Wahlmänner bei Trump ist, er gewählt worden ist. Also im Prinzip sagt uns Michael Moore, das System ist kaputt. Das System ist kaputt und noch vom Großkapital unterwandert und es muss sich was ändern. Am schönsten finde ich allerdings immer noch die Momente, wenn er ganz bei sich ist und bei Michael Moore bedeutet ganz bei sich sein in Flint, Michigan sein, seiner Heimatstadt, wo auch seine Karriere mit Roger and Me begann, wo er einen Trinkwasserskandal aufdeckt, wo einem einfach der Mund offen bleibt. Ja, über den werden wir wahrscheinlich noch gleich reden. Also so auf diese assoziativen, wilden Ebene, ins Kleine, auch ins Lokale gehend, versucht er sich quasi dem Phänomen Trump zu nähern. Ja, es ist wirklich schwer, da eine stringente Struktur zu erkennen bei dem Film. Er springt ein bisschen, aber für ihn hängt ja auch alles miteinander zusammen. Also er geht dann nach Flint, Michigan, zeigt eben auf, wie der Gouverneur plötzlich die Trinkwasserversorgung privatisieren will, eine neue Pipeline baut. Und das Ergebnis ist dann das Gift, weil jetzt Wasser aus dem nahegelegenen Fluss benutzt wird. Das Wort sind Fluss ist schon überbewertet. Ja, man sieht diese Kloake da und es tauchen dann erhöhte Bleiwerte auf und die Kinder werden reihenweise krank. Also man merkt auch schon, warum er empört ist, weil das alles natürlich ein wahnsinniger Skandal ist. Was er ja auch tut, er ist ja kein Unbeteiligter, denn er hat Donald Trump zum Beispiel auch mehrfach getroffen. Donald Trump war es, glaube ich, auch der, Jared Kushner, sein Schwiegersohn. Der durchaus ihn auch gelobt hat als Filmemacher. Also wie gelungen findest du, wenn er sich selber da auch mit thematisiert und die Rolle, die er spielt in dem Aufstieg von Trump? Naja, ich fand das schon sehr interessant, weil Trump ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Das ist ihm, glaube ich, wichtig als Argument. Er sagt, er war Teil einer Medienmaschinerie, die ihn erschaffen hat. Und letztendlich ging es darum, warum hat Trump eine Fernsehshow? Und bei Roseanne übrigens, Roseanne Barr, dieser Frau, die letztes Jahr ja auch durch sehr rassistische Tweets aufgefallen ist, treffen sich Michael Moore und Donald Trump. Und ja, Michael Moore fragt sich auch selber, ich habe da irgendwie mitgespielt. Also gute Miene zum bösen Spiel, weil die Medien so funktionieren. Das ist ja das Problem. Trump konnte ja nur gewinnen, weil die Medien ihn letztendlich unterschätzt haben. Und ich finde aber, das ist zwar ein Film über das System, das Trump hervorgebracht hat, es ist aber weniger über Trump. Und es gibt, und das werfe ich dem Film so ein bisschen vor, zwei, drei Momente, wo ich finde, dass Michael Moore, der gerne auf aggressive Montage setzt und auch auf eine gewisse Plumpheit der Argumente, ich finde, am Ende vergleicht er halt das Aufkommen von Trump mit dem Aufkommen von Hitler im Dritten Reich. Das nimmt er halt noch mit zwei Historikern recht gut auseinander, aber es gibt dann einen Moment, wo er eine Rede von Hitler mit dem Ton von Trump unterlegt. Das ist schon recht plump. Also das ist wirklich plump und ich meine, Trump ist eine Witzfigur. Das Problem ist, in dem Moment, wo wir ihn alle als Witzfigur irgendwie wahrgenommen haben, hat er die Wahlen gewonnen. Also letztendlich, der Witz geht immer auf uns, uns alle. Ja. Ja, wobei er Tatsache dann eben den Historiker zu Wort kommen lässt, der es wieder relativiert und sagt, ne, es mag vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt sein, dass man Trump mit Hitler vergleicht, aber man kann ja vielleicht sich die Machtmechanismen anschauen oder doch irgendwelche Lehren ziehen aus dem Vergleich. Also insofern relativiert er es. Er macht es nicht ganz plump. Nee, genau, richtig. Und da kommt er halt drauf hinaus, weil er fragt sich ja auch Michael Moore, was kann da passieren? Also gibt es Lösungsansätze? Was können wir machen? Und er zeigt natürlich so kleine Funken der Hoffnung. Da gibt es natürlich die Abgeordnete Cortez, die noch keine Abgeordnete ist in dem Film. Er folgt hier bei ihrem Wahlkampf. Mittlerweile ist sie ja die jüngste, glaube ich, Abgeordnete im amerikanischen Kongress. Ein linkes Gewissen, in das er die Zukunft setzt. Auch übrigens die Überlebenden dieses Highschool-Massakers, die da zu diesem größten Protest der Schüler in der amerikanischen Geschichte aufgerufen haben. In die setzt er eine Hoffnung. Die Hoffnung heißt aber Umsturz letztendlich. Also er endet mit Katastrophenbildern. Und er sagt aber, es muss eine andere Katastrophe passieren, um diese Katastrophe, namentlich Trump, aufzulösen. Ich finde, bei dem Film ist es jetzt so seltsam, wenn wir ihn jetzt sehen, sehen wir auch, dass diese Hoffnungen vielleicht zu hoch gesetzt sind von Moore. Ich meine, Cortez, ich denke, sie wird immer noch eine große Politikerin, aber sie hat jetzt auch Nancy Pelosi gewählt, die ja eben als Verkörperung dieser alten elitären Struktur darstellt. Man hat sich gewünscht und gehofft, dass diese jungen Frauen, die da jetzt gewählt worden sind, das an sich nehmen und das Progressive nach vorne kippen. Aber da sieht man halt, dass das Totschlagargument gegen Trump einfach noch nicht gefunden worden ist. Und ich glaube, Michael Moores Film, der sehr interessant ist und wirklich auch viele Fakten nochmal offenlegt, die man so nicht wusste, auch er hat nicht dieses Argument. Muss er vielleicht nicht, aber es ist ein Film, über den man auf jeden Fall nachdenken kann und auch diskutieren kann. Fahrenheit 11.9, das ist der neue Film von Michael Moore. Ein wütender Michael Moore mit einem sehr dringlichen Film. Am Donnerstag läuft er in unseren Kinos an.